Es gibt Dinge, die sprechen für sich. Andere sprechen einen an. Manches widerspricht sich auch. Hier und da verschlägt es einem auch mal die Sprache. Viele meinen, nur sprechen alleine bringt nichts. Andere glauben, wir sprechen einfach viel zu wenig. Ein Versprecher kann jedem mal passieren, aber ein Versprechen sollte man auf alle Fälle halten. Deswegen mein Versprechen an Sie. Ich spreche für Sie, bis Sie sprachlos sind. Sprechen wir darüber.